sexy vorher. Klingt unvergesslich schön ein Lied und macht mein Herz so schön. Ich fühl mich so einsam, die Welt ist so leer. Die schönste, die ich jemals sah. Und während vieler Stunden war ihr Herz in meinem Arm. Drum weckt auch die Sehnsucht nach ihr immer mehr. Hör ich die Lieder von Mexiko her. Denn sie flüsterte leise Manjana und sie strahlte mich an voller Glück. Und ich log, als ich sagte Manjana, denn ich fuhr bei Nacht und zurück. So viele Jahre, wir saßen uns schon hin. Und mein Herz wünschte, dass sie einmal wieder weinen. Denn dieser Ring, die schmerzt mich so sehr, hör ich die Liebe.